Jubel in den Straßen der großen Städte in der Demokratischen Republik Kongo. Tausende Menschen von Kinshasa im Westen bis Bukavu im Osten feiern das Ende von 17 Jahren Kabila-Regierung. Der neue Präsident heißt Félix Tshisekedi. Dieses überraschende vorläufige Wahlergebnis hat die Wahlkommission spät in der Nacht verkündet. Für uns ist es eine sehr große Freude. Für uns ist das eine große Freude. Das kongolesische Volk hat der Welt wirklich bewiesen, dass es eine echte Veränderung will. Und die hat es gewählt, schwärmt Emina Djose. Ob das Volk Félix Tshisekedi wirklich gewählt hat, daran gibt es allerdings bereits Zweifel, auch im Ausland. So sagte etwa der französische Außenminister Jean-Yves Drian im Fernsehinterview: Die Wahlen sind friedlich verlaufen und das ist eine gute Sache. Aber es sieht so aus, als ob die veröffentlichten Ergebnisse, nämlich der Sieg von Herrn Tshisekedi, nicht mit den erwarteten übereinstimmen. Genau wie sein belgischer Amtskollege forderte er Aufklärung. Schließlich lag sowohl in den Meinungsumfragen als auch in der Stimmauszählung der katholischen Kirche der zweite Oppositionskandidat klar in Führung. Martin Fayulu reagierte denn auch deutlich empörter. Wir weisen das veröffentlichte Ergebnis kategorisch zurück. Wir fordern jeden auf, der die Wahrheit kennt, dem kongolesischen Volk und der ganzen Welt zu enthüllen, wen unser Volk wirklich gewählt hat. Fayulu sprach von einem Wahlputsch, sagte aber nicht, wie er dagegen vorgehen will. Unterdessen überraschte der designierte Präsident seine Anhänger mit freundlichen Worten über den scheidenden und bei vielen verhassten Amtsvorgänger Kabila. Heute müssen wir uns nicht länger als Gegner betrachten, sondern eher als Partner für einen demokratischen Wandel in unserem Land. Das gab Gerüchten neue Nahrung, dass er in den vergangenen Tagen einen Deal mit dem Kabila-Regime ausgehandelt haben soll, um sich den Wahlsieg zu sichern.